Der Büchermarkt für junge Leser heute mit Tanja Lieske. Und vor allem Konrad Höhr, lutsche nicht am Daumen mehr, denn der Schneider mit der Schere kommt sonst ganz geschwind daher. Das sind natürlich berühmte Zeilen aus dem vielleicht berühmtesten Kinderbuch der Welt, das zugleich eines der umstrittensten ist, der Struwwelpeter. 1845 erstmals erschienen, hat kaum ein Kinderbuch eine interessantere Entstehungs- und Editionsgeschichte, ist häufiger nachgeahmt und natürlich auch parodiert worden. Noch zu Lebzeiten seines Schöpfers, das war der 1809 in Frankfurt geborene Arzt Heinrich Hoffmann, wurde der Struwwelpeter in viele Sprachen übersetzt, 40 sollen es bis heute sein. Im Angelsächsischen zum Beispiel kennt man den Struwwelpeter als Slovenly Peter und für die amerikanische Version sorgte 1891 kein anderer als Mark Twain. So erfolgreich der Struwwelpeter auch war, so umstritten war er auch, wurde beispielsweise in den 70er Jahren geächtet als Beispiel schwarzer Pädagogik. Diesen und anderen Erscheinungen wollen wir in unserem heutigen Samstagsfeature nachspüren. Aus gutem Grund, denn heute ist der 200. Geburtstag Heinrich Hoffmanns. Für den Büchermarkt ein Anlass, den Erfolg des Struwwelpeters Revue passieren zu lassen und nach seiner Aktualität zu fragen. Hören Sie ein Feature von Angela Gutzeit. Sieh einmal, hier steht er! Hier steht er, pfui, der Struwwelpeter, an den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden. Seine Nägel fast ein Jahr, kämmen ließ er nicht sein Haar. Pfui, ruft ein jeder, garstiger Struwwelpeter. Sieh einmal, hier steht er, pfui, der Struwwelpeter. Eingetaucht in das bayerische Idiom von Josef Bierbichler, unterstützt von der Devil's Roberto Band, wird das widerspenstig Freche aufs Schönste hörbar, das dem kleinen Kerl mit der wilden Haarpracht und den langen Fingernägeln in der zeichnerischen Urfassung aus dem Jahre 1845 noch sehr viel stärker eigen war. Sein Schöpfer, der Frankfurter Arzt und Hobbypoet Heinrich Hoffmann, musste ihn nach Protesten besorgter Eltern und Pädagogen umfrisieren. In der 5. Auflage im Jahre 1847 wurde aus dem wirren Strähnenkranz ein geordneter Afro-Look und auch die Kleidung verlor das Schlampige. Hoffmann aber unterlief den Biedersinn seiner Zeit mit einem genialen Trick. Bildete bis dahin die Struwwelpeter-Figur den Abschluss seines Kinderbuches, so holte er sie nun nicht nur nach vorn, sondern stellte sie auch noch breitbeinig auf einen Sockel. Protesthaltung pur. Alle Adaptionen, die bemüht waren, ihn dort herunterzuholen, ihm die Nägel zu schneiden und die Haare zu kürzen, blieben erfolglos. Der Struwwelpeter ist seit nun fast 165 Jahren nicht klein zu kriegen. Durch die wechselnden Epochen hindurch, mit ihren politischen und auch pädagogisch-ideologischen Gewitterstürmen, führt er seitdem eine Schar kindlicher Figuren an. Allesamt ungehorsam, zappelig, widerspenstig. Der Struwwelpeter ist das erfolgreichste und gleichzeitig umstrittenste Kinderbuch der Welt. Ein echtes Phänomen. Lastiger Struwwelpeter. Den Struwwelpeter kennt jeder. Heinrich Hoffmann, den Schöpfer dieses Kinderbuches, kaum einer. Dabei ist er, in seiner Zeit gesehen, eine interessante Erscheinung. Als Arzt, ein angesehener Bürger Frankfurts, liebte Hoffmann die Geselligkeit, das Vereinsleben, das Verseschmieden und das politische Engagement. Hoffmann war ein politisch aufgeklärter Geist. Als junger Mann sympathisierte er mit radikaldemokratischen Kräften. Er trat für die Pressefreiheit ein und unterstützte die Emanzipation der Juden. Im Revolutionsjahr 1848 wurde Hoffmann als Abgeordneter ins Vorparlament gewählt zur Vorbereitung der Frankfurter Nationalversammlung. Auch wenn er sich schließlich doch der Monarchie mehr verbunden fühlte als seinen republikanisch-demokratischen Mitstreitern, die progressive Gesinnung, die er in zahlreichen Publikationen seiner Zeit satirisch zum Besten gab, sollte er beibehalten. Als Verseschmied wie als Illustrator war Hoffmann ein Dilettant, dem die Knittelverse gerade deshalb locker aus der Feder flossen. Dabei verstand er durchaus, sie immer mal wieder provozierend zuzuspitzen. So dichtete er zum Beispiel freche Sprüche auf verstorbene Zeitgenossen seiner Stadt. Eine kurze Kostprobe, ein Vers auf das Ableben eines Großaktionärs, vorgetragen von dem Kabarettisten und Schauspieler Michael Quast auf dem Frankfurter Hauptfriedhof, wo Heinrich Hoffmann begraben liegt. Wie ärgerlich dass nur um Mitternacht die Geisterschar in ihrem Grab erwacht und auf der Erde wandern geht. Ja, wenn's die 12. Stunde mittags wär, geschlichen kämst du sicherlich dann her, zu sehen, wie es mit den Kursen steht. Zur Börsenstunde wärst du stets erschienen. Selbst als Gespenst lässt sich da was verdienen. Hoffmann gab also so manch bissig Humoristisches von sich. In der Regel allerdings blieb das von zeitlich und räumlich begrenzter Resonanz. Die unglaubliche Erfolgsgeschichte seines Struwwelpeter, die sofort nach Erscheinen einsetzte und die er noch weidlich genießen konnte, hatte Hoffmann nicht im Traum vorhergesehen. Die Geschichten vom bösen Friedrich, vom wilden Jäger, dem Daumenlutscher und dem Suppenkasper, erst später kam Paulinchen, Zappelphilipp, Hans Kuck in die Luft und der fliegende Robert hinzu, diese Geschichten hatte Hoffmann ursprünglich für seinen kleinen Sohn zu Weihnachten angefertigt, weil ihm die Bilderbücher des Biedermeier mit ihren idyllischen Szenerien und frommen Sprüchen nicht gefielen. So zumindest ist es in der Sekundärliteratur überliefert. Hoffmann suchte also nach anderen ästhetischen Ausdrucksformen, die kindgerechter sein sollten als das, was er in den Bilderbüchern seiner Zeit vorfand. Und er wurde fündig, wie Beate Zekorn von Bebenburg, die Leiterin des Frankfurter Struwwelpeter-Museums, erzählt. Hoffmann hat sich ganz stark inspirieren lassen von zeitgenössischer Karikatur. Rudolf Töpfer, der Schöpfer der Bildromane, der Urvater der Comicstrips, war sicher ein Vorbild für ihn und seine Zeichnungen. Und natürlich auch die unzähligen politischen Karikaturen, die es zu seiner Zeit gab. Da kannte er sicher sehr viel Material. Seitdem er in Frankreich studiert hatte, hatte er sich für Karikaturen interessiert. Er übernimmt vom Zeichenstil her den Zeichenstil der Karikatur und entfaltet innerhalb der Epoche eine Ästhetik, die diametral dem Konsens und der sozusagen der Mehrheitsposition entgegensteht. Das ist eine absolut anti-idealistische Ästhetik des Grotesken, des Bizarren, ich würde sogar sagen des Hässlichen. Und das hat er erfahren als praktizierender, kinderbehandelnder Arzt, dass die bizarren Zeichnungen, der Stil der Karikatur auf Kinder viel faszinierender wirkt als der geläufige Biedermeier-Stil mit seinen idealisierenden und schönernden Kinderdarstellungen. Professor Hans-Heino Evers, Direktor des Frankfurter Instituts für Jugendbuchforschung, ergänzt hier einen weiteren wichtigen Punkt, um die entstehungsgeschichtlichen Hintergründe des Struwwelpeter zu erklären. Hoffmann behandelte als Arzt auch Kinder. Am Krankenbett der kleinen Patienten erforschte er psychische Auffälligkeiten, aber auch Ängste, Trotzgebaren, Abwehr einerseits und Faszination am Ungehörigen, Bizarren andererseits. Ab 1851 übrigens leitete Hoffmann die Anstalt für Irre und Epileptische auf dem sogenannten Frankfurter Affenstein und legte dort den Grundstein für eine humane, allerdings noch in den Kinderschuhen steckende Psychiatrie. Offensichtlich erkannte Heinrich Hoffmann in der Reaktion der Kinder auf seine Zeichnungen die kathartische Wirkung von Schock- und Gruselmotiven, die er im Struwwelpeter im durchaus warnend erzieherischen Sinne einsetzte. Eine Erkenntnis, die vor allen Dingen in der liberalisierten und antiautoritären Pädagogik der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihre Gegner hatte. Konrad! Fragt die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da. Sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wiederkomm. Und vor allem, Konrad, hör, lutsche nicht am Daumen mehr, denn der Schneider mit der Schere kommt sonst ganz geschwind daher und die Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wär. Der Germanist Peter von Matt schrieb im Nachwort der gerade wieder neu aufgelegten Reklamausgabe des Struwwelpeter: Er ist unsterblich, das weiß jeder. Und keiner weiß warum. Das stimmt so nicht ganz, denn es gibt durchaus kluge Analysen und auch Peter von Matt liefert erhellende Deutungen. Aber was er damit meint, ist, die ca. 30 Millionen Auflage allein in Deutschland und die weltweite Verbreitung dieses Buches ist und bleibt ein staunenswertes Phänomen, an dem bis heute herumgedeutet wird. Wenn man über die Wirkungsgeschichte der Struwwelpeter redet, muss man zwei Rezipientenkreise unterscheiden. Da sind die Erwachsenen, und da sind die Kinder. Beide Erfolgsgeschichten sind von ungeheurem Ausmaß. Natürlich waren es die Kinder, die den Struwwelpeter als Erfolgsgeschichte durchsetzten. Aber es lohnt sich, einen Moment bei den Erwachsenen zu verweilen. Kaum war nämlich das Hoffmannsche Bilderbuch erschienen, da schossen, ganz abgesehen von den zahlreichen Dialektübertragungen in Deutschland und den Übersetzungen rund um den Globus, die Nachahmungen, die Parodien, die Abwandlungen und Travestien, die den Stil, die Figuren und die Verse übernahmen, um sie für ihre Zwecke abzuwandeln, wie Pilze aus dem Boden. Kaum zu glauben. Aber es erschien beispielsweise 1882 ein gynäkologischer Struwwelpeter, der über Missbildungen und Totgeburten aufklärte. 1926 ein Rundfunk-Struwwelpeter, der die knapp 500 angemeldeten Radiohörer in Deutschland zur Gebührendisziplin ermahnte. Wie des Weiteren 1980 ein Schwuchtelpeter im Verlag Rosa Winkel. Natürlich sind das Kuriosa. Wichtiger ist eine Feststellung, die der wohl bedeutendste Struwwelpeter-Forscher in Deutschland, Dr. Walter Sauer, in einem Essay traf. Zitat: Die politischen Verfremdungen des Buches sind so zahl- und variantenreich, dass sich anhand ihrer fast die gesamte europäische Geschichte seit den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts verfolgen ließe. Als ersten Höhepunkt nennt er die Politsatiren rund um die revolutionären Ereignisse 1848 in Blättern wie der Kladderadatsch oder der Eulenspiegel. Dann, so erklärt Walter Sauer, wird der Struwwelpeter zum Medium der internationalen Kriegspropaganda. Der zweite Höhepunkt wäre dann im Austausch zwischen Deutschland und England um die Jahrhundertwende und während des Ersten Weltkrieges. Da schossen die Engländer während des Ersten Weltkrieges mit dem Swollen-Headed William zunächst eine Breitseite gegen das Deutsche Reich. Und 1915 konterte Deutschland Olszewski als Autor mit dem sogenannten Kriegsstruwwelpeter. Im Swollen-Headed William wird an Kaiser Wilhelm II. Kein gutes Haar gelassen und im Kriegsstruwwelpeter werden nun alle Alliierten aufs Korn genommen. Der dritte Höhepunkt, die Nazizeit. Und wieder war es England, das mit Genuss und dem ihm eigenen schwarzen Humor den Struwwelpeter als satirische Waffe adaptierte. Im Struwwel Hitler ist The Story of Cruel Adolf zu finden. Hitler als Vogel- und Katzentötender Bösewicht. Grausam steht der Adolf da, schrecklich wie der Bube war, verfolgte seine Weltmachtsziele und mordete der Freunde viele. Er tötete neutrale Vögel und steter Wortbruch war ihm Regel. Zermalmte Pussy, zerriss den Pakt und schrie, bis die Stimme ihm überschnappt. Frankreichs Marianne wurde mächtig geschlagen und dann ging's den Nachbarn an den Kragen. Der Friederich, das war ein arger Wüterich. Er fing die Fliegen in dem Haus und riss ihnen die Flügel aus. Er schlug die Stühl und Vögel tot. Die Katzen litten große Not. Und höre nur, wie bös er war. Er peitschte seine Gretchen gar. Der Struwwelpeter, eine vielseitig verwendbare Vorlage. Einen Grund dafür sieht Beate Zekon von Bebenburg in der Revolutionierung des Bilderbuchs, die Hoffmann leistete. Er erfindet das erzählende Bilderbuch. Das ist die grundlegende Neuerung, dass er Bilder zeichnet, die von einem Text begleitet werden. Auch wenn man nicht lesen kann, versteht man die Handlung. Der Text ist wichtig, aber er ist nicht, wie im Unterschied zu allen anderen Büchern der Zeit, das Tragende an diesem Buch. Und das war eine sehr, sehr bahnbrechende Innovation, die in der Folgezeit stilbildend wurde. Da fehlen gewissermaßen nur die Sprechblasen. Und dann wäre der Comic perfekt. Das hängt natürlich mit der engen Verwandtschaft von Bilderbuch und Comic zusammen, die ebenfalls eine Geschichte in zwei Codes erzählen, dem verbalen Code und dem bildlichen Code. Der Struwwelpeter, der erste Comic, wie Hans-Heino Evers vom Frankfurter Jugendbuchinstitut meint, der es versteht, in zeichnerisch allgemeinverständlicher Form und eingängigen Versen elementare Dramen kindlicher Erziehung und frühem Gefühlserleben auf das Wesentliche zu reduzieren. Hoffmann habe verstanden, so Evers, Urszenen der Kindheit zu gestalten, die kulturübergreifend verständlich seien. Für die politische Satire, aber auch für die Bücher in der Tradition der Warn- und Ermahnungslektüre eine ideale Vorlage. Auch für Umdeutungen ins vermeintliche Gegenteil, wie es Friedrich Karl Wächter in den studentenbewegten, antiautoritären 60er Jahren mit seinem Anti-Struwwelpeter getan hat, ist das Hoffmannsche Bilderbuch geeignet. Auch wenn diese Version eine doch recht kurze Verfallszeit hatte. Paulinchen und die Mohrenbuben, die laufen lachend durch die Stuben. Wenn man uns sonst nicht spielen lässt, dann machen wir ein Kinderfest, sobald die Eltern aus dem Haus, und werfen beide Katzen raus. Wächter wollte Paulinchen, Konrad, den Daumlutscher, den Suppenkasper und die anderen von ihrem grausamen Schicksal, den drastischen Strafen für ihre Widerspenstigkeit und damit die lesenden Kinder von derartigen Ängsten befreien. Eine Haltung, die bis heute auch in der Wissenschaft ihren Platz hat. Gerade erschien beispielsweise zum Hoffmann-Jahr ein Beitrag des in Frankfurt ansässigen Sigmund-Freud-Institut im Uni-Wissenschaftsmagazin der Stadt mit dem Tenor, der Struwwelpeter gehöre nicht ins Kinderzimmer, er könne der Psyche des Kindes schaden. Auch wenn es vielleicht in dem einen oder anderen Fall stimmen mag, so hört sich die Deutung der Struwwelpeter-Faszination und ihre Wirkung auf Kinder aus der Feder von Peter von Matt überzeugender an. Der Germanist schreibt, dass das Buch in Kindern eine Ahnung von dem gebe, was man vorzivilisatorische Existenz nenne. Und wörtlich? Diese Ahnung können sie weder aussprechen noch grundsätzlich denken. Aber sie begegnet ihnen plötzlich in einem Bild. Und das Bild begeistert sie über die Maßen. Es hat Schockcharakter. Es sprengt für einen Moment die Ordnung. Die Erwachsenen setzen es zwar ein, um die Ordnung zu propagieren, die Kinder aber erleben daran, dass es ein Außerhalb dieser Ordnung gibt. Das ist die Magie des Struwwelpeter-Bildes. Es zeigt das Gegenkind schlechthin. Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will? Also sprach in ernstem Ton der Papa zu seinem Sohn. Und die Mutter blickte stumm um den ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was zu ihm der Vater spricht. Er gaukelt und schaukelt. Er trappelt und zappelt auf dem Stuhle hin und her. Philipp, das missfällt mir sehr. Nach wie vor oder vielleicht sogar nach 68 wieder mehr denn je ist der Struwwelpeter in deutschen Kinderzimmern anzutreffen. Es wäre eine Untersuchung wert, ob Hoffmanns Motive, also beispielsweise der zappelnde Philipp oder der daumlutschende Konrad, bei den kleinen Lesern und Bildbetrachtern immer noch eine solch nachhaltige Durchschlagskraft haben, wie sie es im 19. und im frühen 20. Jahrhundert hatten. Interessant ist auf jeden Fall, dass der Hoffmannsche Bestseller immer noch Nachfolger findet. Der Kinderbuchautor Wilfried von Bredow und die Illustratorin Anke Kuhl übernehmen in ihrem aktuellen Bilderbuch Lola rast und andere schreckliche Geschichten den Stil des Struwwelpeter, aktualisieren aber seine Motive. Nicht weniger drastisch übrigens, denn Lola, die mit dem Fahrrad in der Stadt herumkurvt, wird von einem Lastwagen plattgefahren, weil sie nicht aufgepasst hat. Das hat in dieser gelungenen Struwwelpeter-Adaption, die man übrigens Struwwelpetriaden nennt, eine ähnliche Wirkung wie beim Vorbild. Die Zeichnungen und Verse sind schrecklich und urkomisch zugleich. Ermahnend und bizarr in einem. Abschreckend, aber eben doch faszinierend. Bleibt die Frage, zum Beispiel an die Literaturwissenschaft, wo heute denn noch die Aktualität des Struwwelpeters gesehen werden könnte? Wie könnte man ihn heute noch weiterdenken? Hans-Heino Evers? Ich würde sagen, wenn wir nach der Aktualität des Struwwelpeter fragen, dann müssten wir heute unseren Blick auf Medien erweitern, auf ganz andere Medien richten. Der Struwwelpeter schlägt ein Themenfeld an, das wir heute nicht mehr am Bilderbuch diskutieren, sondern wir diskutieren es heute im Wesentlichen an Filmen, an Gruselfilmen, an Horrorfilmen, an Gewaltdarstellungen in Filmen und noch an erster Stelle an Computerspielen, an Gewaltdarstellungen in Computerspielen. Das Ganze können wir auf die Formel bringen, was macht eigentlich die Faszination des Bösen aus? Die Faszination des Bösen bringt Hoffmann zum ersten Mal in das Kinderbuch. Und ich möchte noch einmal betonen, wer diese Geschichten als moralische Geschichten liest, als moralische Belehrungen mit schrecklicher Strafandrohung, der verfehlt den eigentlichen Sinn. Und ich würde auch sagen, der verfehlt den Sinn, den der Autor hereingegeben hat. Er wollte ausschließlich unterhalten. Aber heute ist es für viele Erwachsene geradezu undenkbar, wieso kann man sich an Darstellungen des Bösen, an Darstellungen von Gewalt, wieso kann das Vergnügen bereiten? Was ist das Vergnügen an der Darstellung des Bösen? Diese Grundproblematik, die wir heute im Grunde bei den Ego-Shooter-Spielen diskutieren, die beginnt mit dem Struwwelpeter. Und man muss ganz, ganz deutlich sagen, der Struwwelpeter kann bei bestimmten Rezipienten außerordentlich negativ wirken und sogar traumatisierend. Es gibt auch eine Rezeptionslenkung durch Erwachsene, die ich für falsch und dem Werk nicht für angemessen halte, die zur Traumatisierung der Kinder führt durch schreckliche Strafandrohungen. So ist es nicht gemeint. Die dort dargestellten Figuren sind nicht auf Identifikation angelegt. Die Rezipienten sollen sich mit ihnen nicht identifizieren, sondern der gesamte Gestus ist distanzierend. Vergessen wird der Vorspruch im Struwwelpeter. Einzig im Vorspruch werden die Rezipienten angesprochen und dort wird gesagt, ihr seid ganz anders. Ihr habt mit diesen bösen Kindern gar nichts zu tun. Und das ist die Voraussetzung für eine unbedenkliche und lustvolle kindliche Rezeption. Halten wir zum Schluss einen wichtigen Satz des Literaturwissenschaftlers fest. Entscheidend sei bei dem, was Kinder lesen oder vorgelesen bekommen, die Rezeptionslenkung durch die Erwachsenen, so sagte Hans-Heino Evers. Also auf unsere Art der Vermittlung kommt es an, ob Kinder souverän mit der Lektüre umgehen oder vor Schreck erstarren. Und das gilt schließlich nicht nur für den Struwwelpeter. Sieh einmal, hier steht er! Sieh einmal, hier steht er, pfui, der Struwwelpeter, an den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden, seine Nägel fast ein Jahr, kämmen ließ er nicht sein Haar. Pfui, ruft ein jeder, garstiger Struwwelpeter! Sie hörten 200 Jahre Struwwelpeter, ein Feature von Angela Gutzeit. Literaturempfehlungen zur Sendung finden Sie im Internet. Dort wird der Büchermarkt für junge Leser ab Montag auch nachzuhören sein unter www.dradio.de/literatur. Hier am Mikrofon verabschiedet sich mit den besten Wünschen für ein schönes Wochenende Tanja Lieske.